aus dieses Tales gründen, die der kalte Nebel drückt. Könnt ich doch den Ausgang finden, ach, wie fühlt ich mich beglückt. Dort erblickt ich schöne Hügel, ewig hell und ewig grün. Hätte ich Schwingen, hätte ich Flügel, nach den Hügeln zurück ich hin. Harmonien höre ich klingen, Töne süßer Himmel zu, und die leichten Winde bringen mir der Düfte Balsam zu. Goldne Früchte seh ich glühen, winken zwischen dunklem Laub, und die Blumen, die dort blühen, werden keines Winters Raub. Ach, wie schön muss ich's ergehen, dort im ewigen Sonnenschein, und die Luft auf jenen Höhen, ach, wie labend muss sie sein. Doch mir weht des Sturmes Toben, der Grimm dazwischen braust, seine Wellen sind erhoben, dass die Seele mir graust. Deutscher Mensch, du darfst nicht wanken, auch wenn dich die Sehnsucht quält. Frisch hinein, zerbrech die Schranken, durch den Freiheitstraum beseelt. Du musst glauben, du musst wagen, aufrecht stehen mit Herz und Hand. Nur der Kampf kann es noch retten, unser deutsches Vaterland.